Sie hören Inside KI, wie künstliche Intelligenz und ihre Pioniere unser Leben und Arbeiten revolutionieren. Von Larissa Holzki und Stefan Scheuer. Gelesen von Patrick Twinem. Für Saga Egmont. Vorwort: Das Jahr 2023 hat eine Zäsur markiert. Es war das Jahr, in dem künstliche Intelligenz anfing zu schreiben und zu sprechen wie ein Mensch. Indem wir uns plötzlich nicht mehr sicher sein konnten, ob ein Nachrichtentext, ein Foto oder ein Popsong menschengemacht oder KI generiert war. Indem Programmierer, Juristinnen und Filmemacher darüber diskutierten, was sie eigentlich noch besser können als KI. Das ist erst der Anfang. In den Jahren 2024, 2025 und darüber hinaus wird die Technologie erst ihre volle Wirkung entfalten. Lange galten Roboter als Bedrohung für Jobs in Lagerhallen und an Fließbändern. Die letzten Arbeitsplätze für Menschen in der Produktion schienen gezählt. Plötzlich sind es nicht Roboter, sondern künstliche Intelligenz, die Bürotätigkeiten übernimmt und Hausaufgaben macht. In rasanter Geschwindigkeit entwickelt sich vor unseren Augen eine Technologie mit immenser gesellschaftlicher Sprengkraft. KI könnte unser Leben so stark verändern wie einst die Erfindung des Internets. Es spielt keine Rolle, wie alt Sie sind und was Sie beruflich machen. Wir alle sind von dieser Technologierevolution betroffen. Die Erkenntnis kam mit ChatGPT. Als der Textroboter Ende November 2022 veröffentlicht wurde, sollen sich binnen 5 Tagen 1 Million Nutzer bei dem Dienst registriert haben. Ein halbes Jahr später berichtete der deutsche Digitalverband Bitkom, jeder 5. Deutsche habe das Programm bereits ausprobiert. So schnell hat noch nie eine Technologie die Welt erobert. Hinter dem Chatbot steht ein KI-Modell, das auf Basis einer gigantischen Anzahl von Texten die menschliche Sprache gelernt hat. Und nicht nur das. Das Modell kann auch berechnen, welche Antwort mit der größten Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Eingabe passt. Mit ChatGPT verändert sich die Art und Weise, wie wir mit Maschinen umgehen. Wir können ihnen Fragen stellen. Wir können mit ihnen neue Ideen diskutieren. Sie können uns kritische Rückmeldungen zu unserer eigenen Arbeit geben. Computer sind nicht länger reine Werkzeuge. Die Arbeit mit ihnen wird zu Teamwork. Der CEO von Google, Sundar Pichai, prognostiziert, künstliche Intelligenz könne eine wichtigere Erfindung für die Menschheit werden als Feuer oder Elektrizität. Tesla-Chef Elon Musk warnt hingegen, künstliche Intelligenz könnte die Menschheit ausrotten. Sie ist eine Gefahr für unsere Zivilisation. Natürlich übertreibt Pichai, wenn er KI mit Feuer gleichsetzt. Er will KI als besonders mächtig anpreisen, denn seine Firma verkauft schließlich KI-Produkte. Aber selbst wenn der Vergleich überzogen ist und auch Musk mit seinen Untergangsszenarien über das Ziel hinausschießt, so wird künstliche Intelligenz unser Leben nachhaltig verändern. Das ist jetzt schon absehbar. Das Zentrum der Entwicklung ist einmal mehr das Silicon Valley in den USA. Dort ist das Startup OpenAI ansässig, das ChatGPT entwickelt hat. Der Microsoft-Konzern allein hat $13 Milliarden in die Jungfirma investiert. CEO Satya Nadella integriert die Technik von OpenAI in alle Microsoft-Produkte. Aber das Wettrennen um die Vorherrschaft beim Thema künstliche Intelligenz hat gerade erst begonnen. Auch China schickt sich an, sich dabei als Weltmacht zu etablieren. Und Europa ist entschlossen, sich von den Technologie-Großmächten nicht erneut überrollen zu lassen. In der wissenschaftlichen Forschung könnte künstliche Intelligenz wie ein Turbo fungieren. Der richtige Vergleich wäre hier nicht Feuer oder Elektrizität, sondern eher die Entwicklung von Mikroskopen im 17. Jahrhundert. Sie machten es möglich, sich völlig neues Wissen zu erschließen und brachten die Forschung massiv voran. Pharmaunternehmen beschleunigen mit künstlicher Intelligenz die Entwicklung von neuen Medikamenten. KI-Assistenten können Ärzten helfen, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu heilen. Aber auch in anderen Lebensbereichen stehen große Umwälzungen bevor. In der Schule können KI-Tutoren wie ein individueller Lehrer fungieren, der immer erreichbar ist, auf das gesamte Wissen der Welt zugreifen kann und es zugeschnitten auf die Fähigkeiten einer einzelnen Schülerin aufbereitet. Zudem kann jeder auch ohne Computerkenntnisse dank KI komplizierte Software entwickeln. Einfache Befehle an die KI reichen dafür mittlerweile aus. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Dieses Buch soll ein Wegweiser sein. Es soll helfen, sich zurechtzufinden. Wir wollen die wichtigsten Pioniere hinter dem Technologieschub vorstellen. Wir, das sind Larissa Holzki, die in der Zentrale des Handelsblatts in Düsseldorf ein Team für künstliche Intelligenz leitet, und Stefan Scheuer, der als Korrespondent für das Handelsblatt von San Francisco aus über die US-Technologiefirmen schreibt. Als Reporter berichten wir jeden Tag über den größten Innovationswettbewerb, den unsere Generation bisher erlebt hat. Wir treffen die Menschen, die ihn vorantreiben. Wir bekommen Zutritt zu ihren Unternehmen, begleiten deren Chefs und Entwicklerinnen auf Reisen und besuchen sie manchmal sogar zu Hause. Die Szenen und Gespräche in diesem Buch, die in Europa spielen, steuerte Larissa Holzki bei. Stefan Scheuer schreibt über seine Begegnungen in den USA. Als Korrespondent hat er zuvor mehrere Jahre in Peking gearbeitet. Er hatte auch dort Zugang zu führenden KI-Unternehmen und beschreibt seine Eindrücke in diesem Buch. Leider sind die Einreisebedingungen für Journalisten in die Volksrepublik so streng, dass er das Land für dieses Buch nicht erneut besuchen konnte. Als Hörerinnen und Hörer dieses Buches nehmen wir sie mit. Ob im Silicon Valley, in Europa oder China, wir geben Ihnen einen Einblick in die Orte, an denen unsere Zukunft mit dieser Technologie geprägt wird. Die Forschungslabore in San Francisco, das Start-up Aleph Alpha in Heidelberg oder die Microsoft-Zentrale in Redmond bei Seattle. Wer versteht, was die Menschen, die dort arbeiten, antreibt und was sie programmieren, kann sich selbst ein Bild davon machen, wie künstliche Intelligenz unser Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch verändern könnte. Zu den Menschen, die wir Ihnen gerne näher vorstellen wollen, zählt Sam Altman. Er ist der Mann, der OpenAI mitgegründet hat und heute leitet. Er steht hinter ChatGPT und ist der derzeit einflussreichste Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz. Im Interview beschreibt er, welches Potenzial er in der Nutzung von KI sieht. Er zeichnet das Bild einer Welt, in der neue Computersysteme viele grundlegende Probleme der Menschheit lösen können und Menschen viel weniger arbeiten müssen. Altman spricht sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. Dazu will er eine globale Kryptowährung unter dem Namen WorldCoin etablieren. Um diese zu nutzen, sollen sich alle Menschen ihre Augeniris scannen lassen. Diese Pläne könnten einem dystopischen Science-Fiction-Film entsprungen sein. Sie sind aber Realität. Und sie sind eng mit Deutschland verbunden. Der Augenscanner wurde in Erlangen entwickelt. Alle Hintergründe haben wir im Detail aufgeschrieben. Es gibt aber noch viel mehr spannende Menschen kennenzulernen. Da ist Aidan Gomez. Er ist ein KI-Experte aus Kanada, der mit einem Forschungspapier im Jahr 2017 die Grundlage für den heutigen Boom geschaffen hat. Er erzählt, wie er in einer ländlichen Region von Kanada, umgeben von Ahornbäumen, aufgewachsen ist. Er beschreibt, wie er kaum Zugang zu schnellem Internet hatte und genau deshalb früh angefangen hat, Computerprogramme zu schreiben und heute an der Spitze der globalen Forschung mitspielt. Ein weiterer wichtiger Vordenker ist Thomas Domke. Der aus Deutschland stammende Informatiker leitet die Programmierplattform GitHub. Gepaart mit künstlicher Intelligenz hat er einen Co-Piloten auf den Markt gebracht, der komplexe Computerprogramme erschaffen kann. In keinem Bereich ist KI derzeit schon so mächtig wie im Erschaffen von Computerprogrammen. Beim weltweit wertvollsten Chipkonzern Nvidia tüftelt Spitzenmanagerin Kimberly Powell mit ihrem Team daran, Krankheiten mit Hilfe von KI zu heilen. Bei einer Führung durch die futuristische Firmenzentrale in Santa Clara beschreibt sie, warum es noch nie so einfach wie heute war, Medikamente zu entwickeln und welche Rolle KI dabei spielt. In Paris treffen wir den französischen Informatiker Yann LeCun. Der KI-Chef des Facebook-Konzerns Meta stellt sich mit seinen öffentlichen Äußerungen gern mal gegen den Rest der Technologiewelt, manchmal sogar gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Er glaube nicht daran, dass wir den heutigen generativen KI-Modellen die Fehler austreiben können, sagt er. Er will Maschinen beibringen, zu denken und zu lernen wie ein Mensch. Wir nehmen Sie mit zu einem Treffen mit Meredith Whittaker. Sie leitet die Signal-Stiftung und ist für den gleichnamigen verschlüsselten Messenger-Dienst zuständig. Sie ist die kritische Gegenstimme in der US-Tech-Szene, die den großen Konzernen vorwirft, ihre Macht zu missbrauchen. Der Künstler Boris Eldaksen hat uns gezeigt, dass wir unseren Augen in der KI-Revolution kaum noch trauen können. Er hat mit einem KI-generierten Bild 2023 einen bekannten Fotopreis gewonnen und bei der Preisverleihung die Bühne gestürmt, um die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass er die Auszeichnung niemals hätte bekommen dürfen. Für eine neue Kunstform hält er seine Promptografie aber trotzdem. Auch das Berliner KI-Startup Helsing hat uns Einblick gewährt. Die junge Rüstungsfirma arbeitet an Technologien, mit denen Europa sich im KI-Zeitalter noch schützen und verteidigen kann. Ohne ihre Technologie wären Bundeswehrpiloten künftig wohl kaum noch in der Lage, Radardaten auszulesen. Und dann nehmen wir sie auch noch mit an den Neckar. In Heidelberg arbeiten Jonas Andrulis und sein Team an einem KI-Modell, auf das deutsche Behörden und Industrieunternehmen mit ihren sensibelsten Daten vertrauen sollen. Wir glauben daran, dass künstliche Intelligenz unser Leben besser machen wird. Wir sind überzeugt, dass die Chancen der Technik die Risiken überwiegen. Wir sind aber nicht so naiv, die Gefahren zu ignorieren. Auch wenn Elon Musk mit seinen Weltuntergangsszenarien übertreibt, hat er recht, vor den Bedrohungen zu warnen. Deshalb haben wir das Buch in mehrere Teile aufgeteilt. Im ersten Teil stellen wir Ihnen die Grundlagen der Technik vor und beschreiben, warum die Idee einer künstlichen Intelligenz zwar so alt wie die Entwicklung der ersten Computer ist, warum wir aber genau jetzt den großen Durchbruch bei KI erleben. Im zweiten Teil gehen wir ausführlich auf die positiven Chancen der Technik ein, in Bereichen wie Medizin, Kunst, Mobilität und Bildung. In Teil 3 widmen wir uns den Risiken der Technik. Und wir hinterfragen den Geniekult, der einige der KI-Pioniere umgibt. Im vierten Teil führen wir alles zusammen. Dabei führen wir aus, wie sich die Chancen der Technologie nutzen, aber gleichzeitig die Risiken einschränken lassen. Am Ende der einzelnen Kapitel finden Sie jeweils eine Kurzzusammenfassung. Für uns ist es jeden Tag von Neuem spannend, die KI-Pioniere unserer Zeit zu treffen. Wer mit diesen Menschen spricht, sieht die Welt vor einem fundamentalen Umbruch. Überzeugen Sie sich selbst. Larissa Holzki und Stefan Scheuer, Düsseldorf und San Francisco im Dezember 2023.